grippig. Für dich zumindest. Lass noch mal rocken, Alter. Thank you. Miss Kitten. Käse. Das hast du wunderschön gemacht, alter Bruder. So wird er genannt, Bruder Gruder. Nicht aus dem 50. Orden, nein. Aus dem Herz, dem Herz, dem Herz, dem Herz, dem Herz.